Abschnitt 3 aus Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Wald, Wiesen, Ackerfelder, Kirchturmspitzen und Hausdächer, blaue Höhenzüge bis in die weiteste Ferne. Alles in schönster Ordnung und in anmutigster Beleuchtung. Alles so hübsch und reinlich, so bunt und fein, so freundlich und friedlich wie nur möglich. Aber alles dessen ungeachtet nicht imstande, den an die Dekoration Gewöhnten in eine ungewöhnliche Ekstase zu versetzen. Es war aber nicht jeder daran gewöhnt. Der Wald warf seine Schatten auf den Rand der Wiese und im weichen Grase unter den ersten Bäumen lag Leonard Hagebucher und blickte zwischen den Fingern durch hinaus in den Sonnenschein. Er für seinen Teil hatte noch das Recht, im Himmel und auf Erden mehr zu sehen als ganz Bumsdorf und Nippenburg zusammen. Und er machte in ungestörter träumerischer Behaglichkeit von seinem Rechte Gebrauch. Wie ein großes Kind lag er in der Wiege der Heimat und ließ sich schaukeln und von der Lerche, dem Finken und dem Wind im Buchen gezeugt das Lied von der ewigen Jugend und Schönheit der Welt vorsingen. Auf der Wiese vor dem Walde glänzten die leichten Frühlingskleider der Mädchen und jede Bewegung der jungen Geschöpfe musste in solcher Umgebung, in solchem Lichte zierlich und grazienhaft erscheinen. Ihr Rufen und Lachen und selbst ihr helles Gekreisch, als sie sich im Spiel durch die Blumen und das Gras und um die vereinzelten Büsche jagten, war vollkommen melodisch und in Harmonie mit allen übrigen Klängen und Lauten. Sogar die beiden guten Kinder vom Gutshofe, Sophie und Minchen von Bumsdorf, welche in einem nahrhaft und sorgenlosen Dasein und unter dem Einfluss der Milch- und Molkenwirtschaft sich zu recht wohltuend rundlichen Jungfräulein entfaltet hatten, trugen hier mehr vom Reh und der Gazelle zur Schau als in der Küche oder auf dem wohlgestampften, mauerumschlossenen, vom schwer wandelnden Rindvieh belebten Boden des väterlichen Hofes. Lina Hagebucher schwebte wie eine kleine blonde Fee und Fräulein Nicola von Einstein erschien wie Titania selber. Das war ein Gegensatz in Temperatur, Färbung, Beleuchtung und Gestaltung gegen Abu Telfan, und der Mann vom Mondgebirge empfand und fühlte ihn bis in die feinsten Abtönungen und Schwingungen. Wie in ein Zauberreich sah Leonard Hagebucher aus dem Schatten seiner Bäume in die goldgrüne Landschaft, und ein Zauber war es, als Fräulein Nicola die drei anderen Mädchen ihre Spiele allein fortsetzen ließ, langsam gegen den Waldrand heranschritt und sich ihren Schoß voll Wiesenblumen neben dem aus den libyschen und äthiopischen Hexenbanden erlösten niederließ. »Der Himmel möge Ihre Beschaulichkeit segnen, Herr Afrikaner. Darf man wissen, was der gute Tag Ihnen Angenehmes zu sagen hat?« »Er sagt mir, halte den Mund, liege still und rühre dich nicht«, antwortete Leonard, und das Hoffräulein meinte lachend: »So wird es sein. Wie riefen Sie vorhin, den wilden Rosenstock dort für uns niederzuziehen, da die feinsten Knospen gewöhnlich in der Höhe wachsen? Sie ließen uns rufen, mein Herr, brummten höchstens, dass Sie sogleich kommen würden und blieben liegen, so lang Sie sind. Das war allem geheimnisvollen Naturverkehr zum Trotz nicht höflich.« »Es ist so schwer, sich wieder in der Zivilisation zurechtzufinden, Fräulein«, sprach Leonard mit einem tiefen Seufzer. »Es ist eine so schwere und traurige Arbeit, zum zweiten Mal mit dem ABC des Lebens beginnen zu müssen.« »Weshalb geben Sie sich die Mühe?«, fragte Nicola von Einstein schnell und hell von ihren Blumen aufblickend. Ich würde es nicht tun. Ich würde bleiben, wie ich wäre. Gewiss, gewiss, ich würde eine solche mir vom Schicksal angewiesene magische Ausnahmestellung sicherlich nicht wieder austauschen gegen diese erbärmliche, langweilige Routine des europäischen Alltagslebens. Das klingt, als hätten Sie über den Zustand meiner armen Seele ziemlich tief nachgedacht, junge Dame. »Natürlich sind Sie doch etwas ganz Neues im Kreise meiner Erfahrung. Die Historie Ihrer Abenteuer hat mich nicht wenig aufgeregt. Ich danke den freundlichen Göttern, welche Sie während meines hiesigen Aufenthaltes nach Bumsdorf zurückführten. Sie sind ein Problem, Herr Hagebucher, und ein solches lässt das Wesen, welches Sie einen gebildeten Menschen nennen werden, in unseren Tagen so leicht nicht wahren, ohne es nach den verschiedensten Seiten hin gedreht und gewendet zu haben.« »Fräulein von Einstein, wie alt sind Sie?« fragte Leonhard sich halb aufrichtend, und das Ehrenfräulein lachte von Neuem hell auf und antwortete mit einem vergnügten Seitenblick: »Unausdenkbar alt. Weit, weit, weit hinaus über jegliches ABC. Länger als 27 sehr lange Jahre hat die Welt sich meiner Gegenwart zu erfreuen, und mein Taufschein soll Ihnen zur Einsicht bereit sein, wenn Sie mich demnächst einmal in der Residenz besuchen wollen, Herr Afrikaner.« 27 Jahre?« 27 Jahre, es ist freilich ein schönes Alter für ein junges Mädchen«, sprach Herr Leonhard Hagebucher nachdenklich. »Und umso schöner, als mir die Ketten des Tumurki-Landes noch um Hand- und Fußgelenke klirren.« »Maschallah«, rief Leonhard mit einem Blick auf den zierlichen Knöchel, welcher sich unter dem Saume des Kleides hervorgestohlen hatte. »Das wäre eine Geschichte, welche mich freilich um manchen Schritt auf meinem Wege in den europäischen Tag hinein fördern könnte. Erzählen Sie mir ein weniges von Ihren Ketten, Fräulein Nicola. Sie finden auf der ganzen Welt keinen Menschen, der weniger Missbrauch von Ihrem Vertrauen machen könnte und der mehr zu lernen hätte.« Nicola fügte eine neue Blume ihrem Kranze ein und summte: »De Boom, ihr Kavaliere, ihr Pagen und Harziere, werft auf die Flügeltür, vor einem Fächerschlage wird itzt die Nacht zum Tage, Clemene tritt herfür.« Dann fuhr sie schnell in Prosa fort, fest, ohne Atem zu schöpfen: »Ich heiße Nicola von Einstein, mein Herr Vater war der General von Einstein, Exzellenz. Meine gnädige Frau Mama ist eine geborene Freiin von Glimmern, und meinen Taufnamen trage ich seiner höchstseligen Majestät, dem Kaiser aller Reußen, Nikolaus dem Ersten, zu Ehren, obgleich der Mann nicht mein Pate war. Meinen Vater rührte nach der Einnahme von Sebastopol der Schlag, und es fand sich nach seinem Tode, dass er kein so guter Rechner gewesen war, als man hätte wünschen mögen. Die Herrschaft musste eintreten, um mir eine standesgemäße Erziehung zu verschaffen. Meine Mama lebt jetzt in anständiger Zurückgezogenheit. Ich bin Ehrenfräulein Ihrer Hoheit, der Prinzess Marianne, und befinde mich augenblicklich meiner angegriffenen Nerven wegen allhier zu Bumsdorf bei meinen Bumsdorfer Gevettern, speziell von der Vorsehung zur Mitteilung des eben Gesagten beauftragt.« »Ich danke der Vorsehung demütigst«, sagte Leonhard, »aber das würde für jeden anderen als den wilden Mann aus Afrika ein sehr indiskretes Aber sein. Doch bei diesem blauen Himmel über uns, ich habe in der Tat Lust, Ihnen in dieser guten Stunde ein wenig von meinem Leben auszuplaudern. Die Gelegenheit und ein von der Laune des Fatums so vernaivisierter Zuhörer finden sich vielleicht niemals wieder. Sie sind vom Monde herabgefallen, Herr Leonhard Hagebucher, und ich bin eine Hofdame der Prinzessin Marianne, Hoheit. Wir tragen zwei ganze Welten zusammen, eine so kurios wie die andere. Wir beide können einander nie missverstehen, Herr Hagebucher, also... Sie neiget sich im Kreise, die Damen flüstern leise, Le sue spine, ha! Was kümmert es die Rose, Climene lächelt lose, e passo passo va. Sie nennen mich nämlich Climene, Herr. Der Name ist von einer Schäferquadrille her an mir hängen geblieben, ohne jedoch eine Bedeutung zu haben. Unsere Verse machen wir selber und mein Lieblingspoet ist Herr Martin Opitz von Boberfeld und am liebsten wäre ich ein Ehrenfräulein am Hofe zu Liegnitz oder Brieg in Schlesien gewesen. Der erste Eindruck, welchen mir das Leben gab, war ein gewaltiger Respekt, eine große Furcht vor meinem kriegerischen Vater, welcher gewiss ein tapferer und guter Soldat gewesen wäre, wenn man ihm die Gelegenheit gegeben hätte, sich als einen solchen zu betätigen. Was er war in his hot youth, when George III was king, weiß ich nicht und würde es sehr wahrscheinlich nicht sagen, wenn ich es wüsste. Ich kann nur angeben, dass das Leben in unserem Miniaturstaate, unserer Miniaturresidenz und seiner Miniaturarmee ihn in eine Form gezwängt hatte, welche für niemand in seiner Umgebung und noch weniger für seine Untergebenen etwas Behagliches hatte. Wie viele Knöpfe trägt der Soldat an jedem Uniformstück, Herr Hagebucher? Was? Das weiß man in Abu Telfa nicht? Man hat keine Ahnung davon im Tumorki-Land? Nun, ich, Nikola von Einstein, habe mehr als eine Ahnung davon und wenn mein kleiner Vetter Bumsdorf neulich im Leutnantsexamen nicht durchfiel, so hat er das viel weniger seinen eigenen Studien zu verdanken als den meinigen. Hätte ich ihm nicht den Katechismus seiner erhabenen Rechte und Pflichten abgehört und eingepaukt, so würde er heute noch in seinem Kadettenhause sitzen. Mein Vater war ein treuer Diener seines Herrn und gleich seiner hochseligen Hoheit glaubte er an den Kaiser Nikolaus und zu Ehren und zur Bekräftigung dieses rührend grandiosen Glaubens trage ich meinen Namen, welchen außerdem aber auch die Kammermädchen der älteren französischen Komödie zu führen pflegen. Meine Mutter ist eine Freundin der verwitweten Herzogin Mutter und mit ihr erzogen worden. Ich glaube nicht, dass beide die Herren Herder, Wieland, Goethe und Schiller an unseren Hof berufen oder sie da selbst geduldet hätten. Ich bin ich und das ist das Leiden. Wie jedes anständige, denkende Wesen mache ich den Versuch, in Waffen gegen die Welt aufzustehen. Sie erhaschten aber den bunten Stieglitz schon auf der nächsten Hecke wieder und nun sitzt er in seinem Käfig und zieht seinen Bedarf an Wasser und Hanfsamen zu sich in die Höhe. Wenn ich auch nicht auf und davon und mit dem interessanten Räuberhauptmann Signor Semi Becco auf die Elefantenjagd ging, so kann ich doch in das Tumorki-Land und, was das Schlimmste ist, ich sitze noch darin. Liebster Herr Afrikaner, Hoheit, meine Prinzessin bewohnt den linken Flügel des Schlosses und wir haben von unseren Fenstern aus eine recht schöne Aussicht auf den Platz. Bei Sonnenschein und Regen sehen wir die Wachtparade aufziehen und schwärmen für die türkischen Becken, den Schellenbaum, die große Pauke und den jüngsten Leutnant. Die Posten wandeln auf und ab, unsere zeisiggrünen Portiers und krebsroten Lakaien bringen den Glanz unseres Daseins dem gaffenden Marktvolk zum Bewusstsein. Eine Familienkarte zur Besichtigung des Schlosses kostet 2 Taler, eine Einzelkarte nur 1 Taler und wie ich von meinem Freunde, dem Kastellan, weiß, seine Exzellenz, der Herr Hofmarschall und der Herr Marquis von Carabas in allen Abstufungen fahren vor und ab, wir fahren spazieren und kommen zurück und die Wache trommelt und eine Abwechslung ist's nur, wenn der wachthabende Offizier sich verspätet und mit verkehrt aufgesetztem Tschakko hervorstürzt. Eine Abwechslung ist's auch, wenn die Atmosphäre infolge einer Spannung mit dem rechten Flügel des Palais um einige Grade schwüler wird. Es gibt so manche gefährliche und leicht verwischte Grenzlinien, und dazu repräsentieren wir auf der Linken gar noch den Nationalismus und erbauen uns an Tschokkes Stunden der Andacht gleich der Cousine zu Windsor. Drüben auf der Rechten und im Mittelbau gehören sie zu den ausgewählteren Gefäßen und sind uns auf dem Wege zur Gnade wenigstens um 10 Postmeilen voraus. Kennen Sie Tschokkes Stunden der Andacht, Herr Hagebucher? Nicht? Nur eine dumpfe Erinnerung? Ich habe mehr davon. Ich habe sie vorzulesen. Ich kenne verschiedene Stücke auswendig. Darf ich Ihnen eines oder das andere rezitieren? Nein, es wäre aber eine große Gefälligkeit von mir. O Herr Hagebucher, auch Abu Telfan hat Reize, nach welchen ein Bruchteil der Menschheit sich sehnen kann. Ein sehr hübsches, eisernes Gitter mit vergoldeten Spitzen trennt, wie Sie vielleicht noch wissen, unseren Schlossplatz von der Hauptstraße der Stadt. Da es verboten ist, mit Paketen oder Körben am Arme, einer Zigarre im Munde, einem Kinder oder einem Hunde den geheiligten Bezirk zu durchwandeln, so bleibt die gewöhnliche Welt hübsch draußen. Wir betrachten und beobachten sie nur durch unser Gitter und achten uns viel zu hoch, um uns nicht bescheiden zu können, und können Letzteres umso mehr, als uns die Vorsehung für alles, was wir entbehren müssen oder zu viel haben, so unaussprechlich reichlich entschädigt hat. Unsere Galatage heben uns hoch über das Galaland hinaus. Mit unseren hohen Geburtstagen kann keine Herrlichkeit an der Gold- und Pfefferküste konkurrieren. Und die noch höheren Besucher aus allen himmlischen Reichen wären imstande, das innerste Afrika vor Neid nach außen zu kehren, wenn es nur die geringste Ahnung von ihrer Importance hätte. O Gott, und haben wir nicht die Adjutanten, die Kammerherren und die verschiedenen Leibärzte der verschiedenen Herrschaften? O Gott, man sieht es Frühling werden, Sommer und Winter, und wird immer älter und immer sublimer und zarter, und das ganze Universum wird immer mehr zu einem ehrfurchtsvollen Geflüster. Und die Menage, die Naturalverpflegung, wie mein kleiner Vetter Bumsdorf es nennt, bleibt immer tadellos. Ein Ballkleid oder ein neues Armband fällt auch von Zeit zu Zeit für uns ab, und die Etikette sorgt mit unleidlichem Nachdruck dafür, dass wir auf unseren Reduten nicht als Immobilien die Wände zieren. Und immer wird's wieder Frühjahr und immer wieder Sommer und immer wieder Winter. Aber kein Herr van der Moog will an unserem Horizonte aufgehen, um uns von diesem sanften, mit Sammet ausgeschlagenen Elend zu befreien. Was glauben Sie, Herr Afrikaner, was aus mir werden würde, ohne meine schwachen Nerven und den guten Onkel Bumsdorf auf Bumsdorf? Ehe Herr Leonard Hagebucher dieser plötzlichen Frage gerecht werden konnte, kam atemlos sein Schwesterchen, welches sich mit den beiden anderen Mädchen dem Dorfe zu hinter den Hecken verloren hatte, zurückgelaufen. »Leonard, Leonard, du musst schnell heimkommen, die Tante Schnödler ist da!« Der Afrikaner sprach einige, vielleicht nicht sehr freundliche Worte in der Sprache von Darfur. Doch er befand sich noch zu kurze Zeit wieder in der Heimat, um nicht allen ihren Rufen Folge zu leisten. Auch Fräulein Nicola von Einstein sprang lachend in die Höhe. »So geht es mir doch immer, jedes Mal, wenn ich im besten Zuge bin, mein Herz auszuschütten. Nun wissen Sie doch noch nicht das Allergeringste von mir, mein Herr, und es steht dahin, ob Sie in aller Ewigkeit mehr erfahren werden.« Die gute Stunde ist vorübergegangen und die Tante Schnödler ist angekommen und der große Familienrat über Herrn Leonard Hagebucher beginnt. Gehen wir heim und unterwerfen wir uns den Dingen, Verhältnissen und Verhängnissen, da wir doch nicht um unseren Willen gefragt werden. Leonard wollte ihr die Hand bieten, um sie den etwas steilen Abhang hinunterzuführen, sie aber wies seine Hilfe lachend von sich. »Nein, nein, bei besserer Überlegung werde ich doch lieber bleiben, wo ich bin, und meinen Kranz vollenden. Ich ziehe den Wald allen Familienräten vor, denn ich habe auch unter den Letzteren gelitten und weiß davon zu singen und zu sagen.« Fünftes Kapitel. Das helle Lachen des Hoffräuleins verklang hinter der Waldecke, und mit gesenktem Kopfe schritt Leonard Hagebucher auf dem Pfade, welcher die Wiese entlang dem nahen Dorfe zuführte, weitbeinig fort. Das Schwesterchen hatte sich an seinen Arm gehängt und trippelte atemlos an seiner Seite und blickte von Zeit zu Zeit stumm, aber liebevoll ängstlich zu dem ernsten, fast finstern Gesichte des Bruders in die Höhe. Es waren am heutigen Tage gerade 3 Wochen seit dem Wiederkommen des afrikanischen Gefangenen verflossen, und wie kein Kind im Dorfe Bumsdorf den geheimnisvollen, staunenden Schrecken vor dem großen braunen Mann, der mit den Menschenfressern aus einer Schüssel gegessen hatte, vollständig überwunden hatte, so war auch für Fräulein Lina Hagebucher dieser Bruder immer noch ein hohes, unsägliches Wunder und Mysterium, und konnte für noch längere Zeit nicht in seiner ganzen Fülle und Bedeutung ausgedacht werden. Was Nippenburg und Bumsdorf aber im Ganzen und Großen anbetraf, so nahmen sie, obgleich ein Mann, der aus dem unbekannten Innersten Afrika heimgekehrt, jedenfalls etwas Ungewöhnlicheres war als der abenteuerlichste Amerikafahrer, das Ding bereits viel kühler und gelassener, und die liebe weitere Verwandtschaft, die sich heute im Hause des Steuerinspektors versammeln sollte, nahm es sogar sehr kühl und sehr gelassen. Dem Manne aus dem Tumurki-Lande wuchsen mit den Haaren auf dem à la Tumurki geschorenen Schädel auch die unangenehmeren europäischen Gefühle wieder, und wir müssen ihm die volle Berechtigung zugestehen, auf manchem Wege und auch auf diesem durch das Dorf Bumsdorf den Kopf hängen zu lassen. Er hatte viel geduldet bis zu seiner Befreiung durch den Herrn Cornelius van der Moog. Dann war er in dem Hause seiner Eltern erwacht und hatte jene seltene Minute des vollen, sicheren Glückes gekostet. Aber schnell wie immer war dieser Augenblick vorübergegangen. Ein Morgenschlummer, ein sonniger Tag in der Geißblattlaube, am Abend ein Gang durch die Wiesen und Kornfelder nach dem Walde. Schon das nächste Erwachen brachte wieder das erste leise Anspülen bitterer Fluten, und nach 8 Tagen war Leonard Hagebucher vollständig daheim. Das heißt, er wusste Bescheid, und Bescheid zu wissen gehört und stimmt gewöhnlich nicht im geringsten zu und mit dem Glück. Wohl saß er noch in der Geißblattlaube an der Landstraße und freute sich der Sonne des Vaterlandes, der Stimmen und Schritte der alten Eltern, des lieblichen Lachens der kleinen hübschen Schwester. Wohl suchte und fand er in Stadt und Dorf 100 und aber 100 freundliche Jugenderinnerungen. Man kam ihm immer noch an den meisten Orten mit Gruß und Handschlag herzlich entgegen, und es gab immer noch viele Leute, welche seiner Odyssee mit Herzklopfen lauschten und dankbar für alles waren, was er in dieser Hinsicht zu bieten hatte. Aber dem Unbehagen wuchsen doch täglich mehr züngelnde, saugende Polypenarme, mit welchen es die Seele des müden Wanderers fester und immer fester umschlang. Nun wusste die Welt bereits, dass der Sohn des Steuerinspektors Hagebucher als ein armer Mann aus der Fremde heimgekehrt sei, und die wundervollen Illusionen, welche sich Nippenburg gemacht hatte, waren schnell in ihr Gegenteil umgeschlagen, und man teilte einander unter bedächtigem Kopfschütteln mit, dass ein Vagabond in alle Ewigkeit ein Vagabond bleiben werde, und dass es vielleicht um vieles besser gewesen wäre, wenn die Mohren da hinten am Äquator den unnützen Menschen bei sich behalten hätten. In der Kiste, welche dem armen Leonard auf einem Schubkarren gen Bumsdorf nachgefahren worden war, befanden sich keine Säcke voll Diamanten und Perlen, keine Schachteln voll Goldstaub, sondern höchstens einige afrikanische Merkwürdigkeiten zum Andenken für die näheren Freunde und Verwandten. Herr Leonard Hagebucher konnte aus dem Inhalt dieses Reisekastens keine Villa bauen und nicht nunmehr im Schatten seines Parkes an seinem eigenen Herde und in der Gesellschaft eines liebenden Weibes aus den besseren Ständen seine Tage verbringen. Keine Nippenburger Mutter hätte einem solchen in der Luft stehenden Individuum ihre Tochter zur Ehe gegeben, und das war noch das Allerwenigste. Leonard Hagebucher hatte während seiner Gefangenschaft im Tumorki-Lande so ziemlich alles vergessen, was dem Menschen in unseren zivilisierten Zuständen zu seinem Fortkommen verhilft, ja ihn nur notdürftig auf der Stelle aufrecht erhält. Jede Wissenschaft, jede Kunst, jede Technik war über ihn hinausgeschritten, wo sonst die hohen Wasser sich umgetrieben hatten. Da war jetzt öder Sand oder fruchtbares Ackerland, und wo vor dem Sand und Wiesen gewesen waren, da jagten sich jetzt die Wellen. In Abu Telfan im Tumorki-Lande hatte den armen Gefangenen nichts gestört als die physische rohe Gewalt und die Sehnsucht nach der Freiheit, das Heimweh nach dem Vaterlande. Jetzt in der Heimat fing alles an, ihn zu stören und zu beunruhigen. Er war fremd geworden in der Zivilisation, in Europa, in Deutschland, in Nippenburg und Bumsdorf. Eine unendliche und in jeder Weise begründete Angst vor den Dingen und vor sich selber musste sich seiner bemächtigen. Ein Schritt weiter und er konnte sich nach dem Tumorki-Lande leise zurücksehnen. Die Würde und Freiheit, die Bildung und Sitte des europäischen Menschen imponierten ihm viel zu mächtig. Lassen wir ihn übrigens jetzt vorerst seinen Weg zum Dorfe fortsetzen und sehen wir derweilen, wer von der Freundschaft und Verwandtschaft zum großen Rat und Café im Hause seiner Eltern ankam oder schon angekommen war. Angekommen war in ihrer gelben Kutsche die Tante Schnödler, zu welcher eigentlich auch ein Onkel Schnödler gehörte, der jedoch, da die Tante das Geld hatte und er, der Onkel, dieses weder durch Talente, Energie noch die geringste männliche Grobheit ausglich, nicht mitgerechnet wurde. Sie, die Tante Schnödler, die Cousine der Mutter Leonards, saß bereits jede Situation beherrschend in dem Paradezimmer des Hauses Hagebucher auf dem Kanapee und fand es wie Ludwig XIV. Sehr provozierend, dass man sie sowohl auf den Kaffee als auch auf den Neffen aus dem Kaffernlande warten ließ. In Sicht auf der Landstraße war der Onkel, Kaufmann und Stadtverordnete von Nippenburg, der Herr Stadtrat Hagebucher, ein Mann von körperlichem und geistigem Gewicht, der drei Töchter in seinem Ehestande erzeugt hatte und im Gänsemarsch mit denselben gen Bumsdorf zog, heiterer als im vorigen Jahre, wo noch seine Selige stets den Zug anführte und er ihn nur beschloss. Es kamen zwei jüngere Vettern, welche jedoch auch bereits Haare auf ihrer Beamtenlaufbahn gelassen hatten und welche, obgleich der Staat ihnen ihr Gehalt quartaliter mit einem gewissen Hohn mit zweifelloser Ironie auszahlte, sich den idealsten wie den materiellsten Mächten, den Schwärmern für die Republik Deutschland wie der reichsten Bankiers- oder Fabrikantentochter gewachsen glaubten. Eine solche wohlhabende Fabrikantentochter und Cousine, Fräulein Leonore Sackermann, langte aus entgegensetzter Weltgegend unter den Fittigen ihrer einen sehr guten Kartoffelspiritus produzierenden Eltern vor dem Hause des Steuerinspektors an. Hoch zu Ross kam der Wegebauer Inspektor Wassertreter, ein 63 Jahre alter verächtlicher Junggesell, welcher sich von Amts- und Wetters wegen dem Trunke ergeben hatte und es besser hätte haben können, wie die Base Fräulein Clementine Mauser, die ebenfalls allein aber zu Fuße anlangte, zur unbehaglichen Zeit der Äquinoxialstürme ihrem jungfräulichen Kopfkissen ärgerlich anvertraute. Wer kam noch? Schließen wir die Liste, nachdem wir sie kaum begonnen haben. Es versammelte sich so ziemlich der ganze Vetter Michel, und Herr Leonard Hagebucher trat in den geweihten Kreis und bot ihm, wenn nicht den bekannten deutschen guten Abend, so doch das arabische Salam aleikum, das Heil sei mit euch, worauf die Tante Schnödler erwiderte: Wir danken dir, Herr Neffe, und freuen uns, dich anständig und christlich in Rock, Hose und Weste wieder unter uns zu haben. Du bist einst zwar ohne Abschied weggegangen, aber hier sind wir, wie es sich geziemen will, und heißen dich in verwandtschaftlicher Kompanie willkommen in Nippenburg und sind uns vermuten, dass du nun wohl endlich genug von der Vagabondage und Unrealität und sonstigen Fantasterei haben wirst. Sagen Wort, Schnödler! »So ist es, Minette«, sprach der Onkel Schnödler, und mehr wurde nicht von ihm verlangt, würde im Gegenteil sehr übel aufgenommen worden sein. Leonard aber fühlte sich lebhaft an jene Audienzen erinnert, welche ihm vor kurzem noch Madame Kulagulla, die Schwiegermutter seines Besitzers im Tumurki-Lande, so häufig erteilte und welche stets damit endigten, dass ihm 25 auf die Fußsohlen zudiktiert wurden. Es war ein großer Tag. Wenn auch die jungen Cousinen, gleich den Kindern von Bumsdorf, noch immer mit einer aus Schrecken und Mitleiden gemischten Verwunderung auf den Vetter blickten, so hatte doch die ältere Verwandtschaft jegliche mysteriöse Scheu gründlich abgeworfen und zog ihren autochthonen Lebensanschauungen und Gefühlen alle Schleusen. Das germanische Spießbürgertum fühlte sich dieser fabelhaften, zerfahrenen, aus Rand und Band gekommenen, dieser entgleisten, entwurzelten, quer über den Weg geworfenen Existenz gegenüber in seiner ganzen Staats- und Kommunalsteuer zahlenden, Kirchenstuhl gemietet habenden, von der Polizei bewachten und von sämtlichen fürstlichen Behörden überwachten, gloriosen Sicherheit, und sprach sich demgemäß aus, und der Papa Hagebucher wäre der Letzte gewesen, welcher für seinen Afrikaner das Wort ergriffen hätte. Es war ja der Tag des Papa Hagebucher. Er hatte diese Versammlung berufen, um sich von ihr in seinen innersten Anschauungen Recht geben zu lassen. Er mochte den Verlust des Sohnes noch so sehr bedauert, ja betrauert haben, die plötzliche und so gänzlich anormale Rückkehr musste ihm naturgemäß doch noch fataler werden. Die frohe Überraschung ging allmählich in eine mürrische, grübelnde Verstimmung über. Berechnen ließ sich hier nichts mehr, denn sämtliche Ziffern waren ausgelöscht. Nur ein Fazit stand zuletzt klar da. Der Bursche lief fort, weil er einsah, dass man ihn hier nicht gebrauchen könne. Man hat ihn auch dort nicht gebrauchen können, er ist heimgekommen und ich habe ihn wieder auf dem Halse. Klar war die Rechnung doch nicht tröstlich, und es war jedenfalls wünschenswert, dass die liebe Freundschaft und Verwandtschaft ihre Unterschriften oder drei Kreuze zu dem Wahrspruch hergebe. Man hatte sich denn doch zu rechtfertigen vor der Welt, und das konnte nicht besser bewerkstelligt werden, als wenn man sie von Anfang an mitverantwortlich machte. Es war doch auch keine Kleinigkeit, wenn man sich hinter der grünen Gardine des Ehebetts auf das Urteil der Tante Schnödler, des Bruder Stadtrats oder des Vetter Sackermanns berufen konnte. Man trug die Verantwortlichkeit jedenfalls nicht gern allein. Es war ein sehr großer Tag, und Lina Hagebucher hielt zuletzt ganz ängstlich die Faust ihres Bruders, denn sie konnte viel schärfer als die Mutter für ihn fühlen und beobachtete mit Zittern, wie seine Stirn von Augenblick zu Augenblick dunkler wurde und wie es immer grimmiger aus seinen Augen Wetter leuchtete. Jeder hatte seinen Rat zu geben und gab ihn gern und ausführlich. Es war gar nicht so schwer, sich anständig durchs Leben zu bringen, wenn nur der gute Wille dazu vorhanden war. Verschiedene Wege führten noch aus der Nichtsnutzigkeit hinüber in die wünschenswerteste Respektabilität, und ein jeder stellte sich mit Vergnügen als Wegweiser auf den Kreuzweg, vorzüglich die Tante Schnödler, welche sich räusperte und sprach: »Es ist nicht genug, dass der Mensch den Schneider kommen und sich ein neues Habit anmessen lasse. Es gehört noch mehr dazu, um wieder ein anständiger, großherzoglicher Staatsbürger und Untertan zu werden. Da könnte jeder Lumpazi kommen, der sein alt zerlumpt Wams am Grabenrande zum öffentlichen Ekel abgetan und das gestohlene Neue angezogen hat. Der Mensch und wilde Indianer muss auch geistlich nach dem Balbierer schicken und keine Gesichter schneiden, wenn Leute zu ihm reden, die im Lande geblieben sind und sich in Gottesfurcht 25 Jahre redlich genährt haben, was ich übrigens nur beiläufig und zum Besten von der fernen guten Freundschaftlichkeit gesagt haben will. Was ich nun dem Leonard raten will, das ist, er tue alles hochmütige und ausländische Wesen ab und fange da wieder an, wo er aufgehört hat. Das heißt, da es mit einem Pastor nunmehr wohl nimmermehr was werden wird, so geht er zu Vetter Stadtrat, lässt sich von neuem in die Schreiberei einschießen und kann's mit der Zeit und der Nachhilfe von der Verwandtschaft wieder zu einem nützlichen Mitgliede vors Gemeinwesen und bis zum Ratsskribenten bringen, als wozu der Herr Neffe wenig Lust zu haben scheinen, wenn man nach seiner Miene urteilen dürfte«, sprach der Onkel Hagebucher mit einem wenig freundlichen Seitenblick auf den Verwandten aus Abu Telfan. »Sprich ein Wort, Schnödler! Sage deine Meinung, Leonard. Lasset euch aus, Steuerinspektor und Cousine Hagenbucher. Sagen Sie item, was nötig ist, Vetter Sackermann«, rief die Tante Schnödler. »Ich aber sage, dass wir hier in Nippenburg nicht im afrikanischen Mohrenlande leben und dass kein Mensch es prätendieren kann, dass wir uns in die Mohren schicken, sondern die Mohren werden sich in uns schicken müssen, wenn sie mit uns hausen wollen. Ratsschreiber zu Nippenburg, 165 Taler Sporteln und 2 Klafter Holz und solch ein Gesicht! Sind wir vielleicht ein regierender König im Mohrenlande gewesen? Wenn das ist, so haben wir freilich nichts mehr zu sagen, und es handelt sich freilich nur um ein Retourbillet auf dem Postwagen und der Eisenbahn nach Afrika, und ich empfehle mich dem Herrn Potentaten ganz gehorsamst und sage nichts mehr.« Die süße Heimat fing an, einen seltsamen indianischen Kriegstanz um den armen Leonard aufzuführen. Die Mutter hielt das Taschentuch vor die Augen, der Vater sog mürrisch an der erloschenen Pfeife, Lina drückte sich immer fester an den Bruder, die beiden jüngern Vettern, welche noch mit dem Afrikaner die Universität besucht hatten, lachten, die Familie Sackermann blickte gläsern im Kreise umher, die Tante Clementine nahm verstohlen eine Prise und der unbenannte Verwandtenchorus beschäftigte sich unter leisem Gemurmel mit den Kaffeetassen und dem festlichen Gebäck des großen Tages. Der Onkel Wassertreter würde das Wort ergriffen haben, wenn Leonard es nicht vorher genommen hätte. Er, der Mann aus Tumurki, er, welcher so vielen Gefahren zu Wasser und zu Lande kaltblütig getrotzt hatte, er, welcher das Leben eines Elfenbeinhändlers auf dem weißen Nil mit allen seinen Schrecknissen kennengelernt hatte, er, welcher den großen Signor Luca Mollo, genannt Semibecco, im Glück und Unglück und zuletzt auf dem Pfahle der Bagara-Neger beobachten, studieren durfte, er fühlte sich der jetzigen Stunde nicht gewachsen. Es schwamm ihm vor den Augen, im Kreise drehte sich die Verwandtschaft, die Tante Schnödler wuchs bedenklich über Madame Kulla-Gulla hinaus und ihre rötlich angehauchte Nasenspitze erschien nicht weniger bedrohlich als die mit Henna rot gefärbten, scharfnägeligen Krallen der Tumurkierin. Die Atmosphäre des Vaterhauses wurde beängstigender als die heiße Luft der Lehmhütten zu Abu Telfan. Mit Stottern sprach Leonard Hagebucher gleich einem, welcher sich mühsam in einer fremden, ungewohnten Sprache auszudrücken hat. »Ach, teure Verwandte und Angehörige, könntet ihr doch in meiner Seele lesen. Jeder Blutstropfen, den ich heimgebracht habe, gehört dem Vaterlande. Iblis möge es nehmen, aber bedenket, welch ein großes Kind euch wieder auf die Arme gefallen ist. O, könnte doch jeder von euch eine Viertelstunde in meiner Haut zubringen, es würde ihm dann gewiss begreiflicher erscheinen, dass man nicht heute Ratsschreiber zu Nippenburg sein kann, wenn man gestern aus der Gefangenschaft im innersten Afrika zurückkam. Wenn ich nicht sehr irre, so habe ich sogar das Schreiben verlernt und was ich dafür in der Fremde vielleicht gelernt habe, nämlich allerlei Anfechtungen mit Geduld zu tragen, das honoriert sich selber, wird aber von keinem Gemeinwesen mit einem Jahresgehalt von 165 Talern und 2 Klaftern Brennholz bezahlt. Verehrte Angehörige, wer länger als 10 Jahre mit den Fingern in die Schüssel greifen musste, der wird sich nur allmählich wieder an den Gebrauch von Messer und Gabel gewöhnen. Und wenn man ihm dazu nicht Zeit lassen kann, so wird ihm der beste Bissen im Halse stecken bleiben und er muss jämmerlich daran erwürgen. Wenn ich wüsste, was noch aus mir werden kann, so würde ich es auf der Stelle sagen, aber ich weiß es nicht. Und damit ist alles gesagt, mein Junge, rief der Vetter Wassertreter, und jetzt lass mich ans Wort. Betrachte dir meine Nase und behalte deine Meinung darüber für dich, denn ich werde das Nötige darüber selber von mir geben, sobald das verwandtschaftliche Gesumse und die Aufregung der Base Schnödler sich gelegt haben werden. Das Familienkonklave summte und erhob sich freilich, und die Tante Schnödler war in der Tat aufgeregt und suchte hinter ihrem Taschentuche die gewohnte Fassung, aber der Vetter Wassertreter legte den Zeigefinger an das Glied, auf welches er den Afrikaner aufmerksam gemacht hatte, und wartete mit schlauem, schändlichen Lächeln auf die Wiederherstellung der Ruhe, um sodann in seiner Rede fortzufahren. »Achte auf diese Nase, mein Sohn, sie bringt dich aus dem Sumpfe. In hoc signo vinces, wie die Lateiner sagen, unter diesem Panier wirst du den Sieg gewinnen. Unser einer, welcher den ganzen Tag auf der Landstraße herumzuliegen hat, denn der Wegebau hat seine Mucken gerade so gut wie das Wetter, ein solcher, sage ich, der hat Zeit und Gelegenheit, den Lauf der Welt zu studieren und kann bei passenden Umständen seine Meinung kommunizieren, wenn man ihn noch so schief und verdächtig ansieht. Es passiert allerlei über herzogliche Chaussee, und das Getränke ist auch nicht unter allen Schenkenzeichen dasselbe. Und dann zottelt man auf seinem alten Gaule in die Kreuz und Quere, und es kommen einem Philosophien, von denen sich andere Leute nichts träumen lassen, und von der Cousine Mauser, dem Vetter Sackermann oder dem Vetter Stadtrat gerät man auf den Kaiser Louis Napoleon, und von der Tante Schnödler kommt man auf den Heiligen Vater, das Patrimonium Petri oder die Hohe Pforte, und von den Steinklopfern am Graben, welche die Kappen herunterziehen und »Guten Morgen, Herr Inspektor« sagen, auf sich selber. Da steht einem der Verstand still, was der Mensch erlebt, wenn er Achtung auf sich gibt. Da lernt man seinen Schöpfer kennen, o du grundgütiger Himmel. Siehe, mein Söhnchen, als sie mich im Jahre 1821 mit einem Tritt in Gnaden von der Wartburg hinunterschickten, da kam ich gerade so heim wie du aus dem hintersten Afrika, und die Karlsbader Beschlüsse hatten ihr Werk grad so gut an mir verrichtet, wie die Peitsche im Tumurki-Lande es an dir tat. Wir waren anno 17 am 18. Oktober als frische und wackere Bursche hinaufgezogen, aber was hat die hündische Niederträchtigkeit, was haben die feigen Halunken, die über uns zu Gericht saßen, uns aus unserem blauen Himmel, aus unserem deutschen Herrgott, aus allem, was in uns und über uns war, gemacht? Zu Hause schlugen uns die Alten natürlich auch die Türe vor der Nase zu oder setzten uns wenigstens an den Katzentisch. Wir hatten es ja nicht besser haben gewollt, und was von meiner Jurisprudenz noch übrig war, das konnte ich dreist dem Herrn von Kamps mit in die Rapuse geben, ohne viel daran zu verlieren. Da lag ich auf dem Bauche und ließ mir die Sonne auf den Rücken scheinen, und ganz Nippenburg verzog das Maul über den Lumpen. Die Tante Schnödler dort war dermalen ein recht sauber Mädel, aber um die Essig- und Vitriolfabrikation hat sie auch anno Tobak schon recht leidlich Bescheid gewusst. Der Vetter Stadtrat war immer zu was Großem geboren und wusste es einem gut zu geben. Ich sage dir, Leonard, es ist nichts Neues unter der Sonne, dass die angenehme Verwandtschaft ein Konzil über einen aus dem Geleis geratenen armen Tropf ausschreibt und sich weiter dünket als der liebe Gott am siebenten Schöpfungstage, und wenn kein Konsilium ab Eundi daraus wird, so ist die Verwandtschaft niemalen daran schuld. Ach, Cousine Mauser, es ist immer da eine böse Welt gewesen. Deswegen sollen die empfindsamen und zärtlichen Seelen zusammenhalten. Aber sie bringen mich doch immer aus dem Konzept, sobald ich sie nur ansehe, Clementine. Wo war ich stehen geblieben? Richtig, ich hab's wie gewöhnlich bei der argen, hinterlistigen, nichtsnutzigen Welt und ihren Rücken und Tücken, und was ich sagen wollte, ist Folgendes. Leonard, hier sitze ich, und Nippenburg sagt, ich saufe. Dem ist aber nicht so, sondern es ist nur ein langer Weg von der Wartburg im Lande Thüringen zu hiesigem hochlöblichen Wegebauamt, auch ein intrikater Weg, welchen man nur mit Philosophie und Geduld findet und nicht ohne geistige Stärkungsmittel wandelt, wenn man ihn gefunden hat. Innere Beschaulichkeit ist meine Force, und in ihrem Namen heiße ich dich, Leonard Hagebucher, im warmen Schoße der Mutter Germania willkommen und sage dir und all hier gegenwärtiger, hochachtbarer Verwandtschaft meine Meinung, weil wir doch deshalb von der Einladung des Vetters Steuerinspektors Gebrauch gemacht haben. Ich bin ein alter Mann und meine Reputation ist nicht die beste. Geld und Gut habe ich nicht, aber Philosophie ist meine Freude, und die will ich mit dir teilen, du afrikanischer Taugenichts. Komm zu mir, Leonard Hagebucher, wenn die anderen dich nicht wollen. Für ein paar Jahre, hoff ich, reicht der Lebensmut noch aus. Ein alter Bursch verlässt den anderen nicht, und Germania sei's Panier. Ratsschreiber zu Nippenburg, haben Sie mich nicht auch dazu gemacht, anno 25, als ich noch einige Grade weiter herunter war, als du, mein Junge? Gehe mit mir auf die Landstraße, Leonard. Holla, wohin will die Base Schnödler? Mein Teil Anzüglichkeiten und Grobheiten habe ich mit Geduld angehört, jetzt aber habe ich mein voll gerüttelt und geschüttelt Maß. Sieh nach dem Wagen, Schnödler. Base Hagebucher und Herr Vetter, ich bitte es nicht für ungut zu nehmen, wenn mein Rat und meine Meinung in eurem Hause Umbrage und Ärgernis erregt haben. Sie waren gut gemeint, aber allzu viel lasse ich mir auch nicht bieten. Sieh nach den Pferden, Schnödler, und empfiehl dich den Herrschaften, und was den Herrn Afrikaner betrifft, so mag er tun und lassen, was er will. Und was den Herrn Wegebauinspektor Wassertreter angeht, so sage ich nichts, als dass ich seine gehorsamste Dienerin bin, aber meine Ansicht über ihn nur aus christlicher Barmherzigkeit bei mir behalte. Guten Abend. Guten Abend kann jeder sagen, aber die Tante Schnödler konnte den freundlichen Wunsch auf eine ganz besondere Art ausdrücken. Siehe, es war gleich einem Habichtschrei über einem Hühnerhofe, gleich einem Steinwurf in einen Sperlingshaufen. Mit Flattern und Flügelschlagen erhob sich die Verwandtschaft und jegliches Temperament brachte sich in seiner Weise zur Geltung. Vergeblich suchte die Mutter Leonards durch Bitten und Beschwörungen die erregten Gemüter zu besänftigen. Jedes gute Wort fiel gleich einem Tropfen Öl in das Feuer und nur um das Truthahnsgekoller in der Versammlung auszurotten, hätte jemand dem Onkel Stadtrat und dem Vetter Sackermann den Hals umdrehen müssen und selbst der Elfenbeinhändler vom Weißen Nil hielt sich innerhalb der Grenzen der gebildeten europäischen Welt und tat diese Tat nicht. Der Steuerinspektor Hagebucher, der Vater des Hauses, welcher der Majorität der Verwandtschaft und vor allem der Tante Schnödler vollständig Recht in ihren Anschauungen gab und im Innersten seiner zahlenkundigen Seele den Vetter Wassertreter zu Atomen verrieb, sagte nichts als: Da haben wir es. Er verschwand hinter den Wolken seiner Pfeife und rührte sich nicht von seinem Stuhl. Denn wie er seine Leute schätzte, so kannte er sie auch und wusste, dass unter bewandten Umständen kaum eine Macht des Himmels, geschweige denn eine irdische Gewalt, die Bande der Freundschaft, Neigung und Liebe für den heutigen Abend wieder fest zuziehen könne. Der Familienrat löste sich auf in seine einzelnen Bestandteile, die Agnaten und Kognaten zogen ab, wie sie gekommen waren, jeder und jede mit dem befriedigenden Bewusstsein, höchst praktisch, verständig und wohlwollend einem sehr zerfahrenen und verfahrenen Zustande gegenüber die Ehre und das Ansehen der Gevatternschaft vertreten zu haben. Die gelbe Kutsche verschwand in dem Staube der Landstraße, die Pappelbäume zeigten wieder einmal, dass sie imstande seien, einen sehr langen Schatten zu werfen, und der Vetter Wassertreter zeigte, dass er dasselbe tun könne. Er hielt aus und saß dem grimmig schweigsamen Steuerinspektor stumm, aber behaglich gegenüber und schob erst, als es vollständig Dämmerung geworden war, die kurze Pfeife in die Brusttasche. »Tue mir die Liebe an und lass dem Jungen seine Zeit«, sagte er aufstehend. »Wenn aber nicht, so zeige, dass du ein gutes Herz hast, mach dem Jammer ein Ende und wirf den Lump schnell aus dem Hause. Frau Base, ich sage meinen schönsten Dank für die angenehme Unterhaltung. Gib mir einen Kuss, Lina, und sage dem Leonard, na, lass nur, ich will ihm schon selber meine Meinungen sagen.« Horch, Philomele schlägt im Gebüsch und dort steigt der silberne Mond über den friedlichen Hütten des Dorfes auf. Jetzt holt der Mensch sein treues Ross aus dem Stall der Schenke und einsam trabt der Einsame zu seinem einsamen Gezelt. Auch meinerseits guten Abend. »Guten Abend«, sagte der Vater Hagebucher sehr kurz und rührte sich auch dieses Mal nicht vom Platz. Die Mutter Leonards aber begleitete den Wegebauinspektor bis zu der Tür des Gartens. »O Vetter, Vetter, was soll daraus werden?« »Ja, Base Hagebucher, diese Frage habe ich sehr häufig an das Schicksal gestellt und selten die Antwort bekommen, welche ich zu hören wünschte. Im letzten Grunde lebt man nur deshalb, und das ist wenigstens ein Trost. Wer will so ungeduldig sein? Auch beim Wegebau kann man lernen, dass die Vorsehung ihre Zeit haben will. Wünsche eine geruhsame Nacht, Base. Hören Sie, jetzt geht der Alte drinnen los. Ja, ja, ich weiß schon seit dem Jahre 17, dass wir in einer kuriosen Welt leben. Wünsche recht wohl zu ruhen, Base Hagebucher.« Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 13. Mai 2024.